Erster im 10. Jahr sprach Gott zu mir. Zweiter, du Mensch, schau zum König von Ägypten. Dritter, Gott ist gegen dich, Pharao. Du sagst, der Nil gehört mir. Vierter, ich ziehe dich aus dem Wasser. Auch die Fische kommen mit. Fünfter, ich werfe dich in die Wüste. Die Tiere fressen dich. Sechster, dann wissen alle, ich bin Gott. Du hast Israel nicht geholfen. Siebter, du warst wie ein schwacher Stock. Er ist sofort zerbrochen. Achter, Gott bringt Krieg in dein Land. Menschen und Tiere sterben. Neuntes, Ägypten wird eine leere Wüste. Dann wissen sie, ich bin Gott. Zehnter, ich mache Ägypten leer von Mygdol bis Syene. Das Land wird leer bis Kusch. Elfter, kein Mensch geht dort. Es bleibt 40 Jahre leer. Zwölfter, die Ägypter müssen weggehen. Die Städte bleiben kaputt. 13. nach 40 Jahren hole ich sie zurück. 14. sie kommen zurück nach Patros. Sie bleiben ein kleines Reich. 15. sie werden nie wieder mächtig sein. Sie bleiben schwach. 16. Israel vertraut ihnen nicht mehr. Alle wissen, ich bin Gott. 17. im Jahr 27 sprach Gott zu mir. 18. König Nebukadrezar hat schwer gegen Tyrus gekämpft. Er bekam keinen Lohn. 19. Gott gibt ihm Ägypten. Er darf dort alles nehmen. 20. das ist der Lohn für seine Arbeit. 21. ich mache Israel wieder stark. Dann wissen alle, ich bin Gott.